Stell dir vor, meine Eltern haben mir ein Handy geschenkt. Ein Handy? Ja, jetzt habe ich auch eins, wie alle anderen in der Klasse. Das ist doch toll! Naja, meinst du? Ich find's nicht so toll. Warum denn nicht? Ach, ich brauche es nicht. Meine Eltern wollen, dass ich es immer dabei habe. Immer, verstehst du? Sie wollen mich überall erreichen. In der Schule, im Bus, im Kino, überall. Das ist doch reine Kontrolle. Mensch, Sandra, das siehst du falsch. Deine Eltern rufen dich vielleicht mal an. Na und? Sie wollen dich sicherlich nicht kontrollieren. Sie haben vielleicht ein bisschen Angst um dich. Das ist alles. Aber dafür kannst du mit deinen Freunden telefonieren und SMS schreiben. Naja, ich weiß nicht. Das ist ja auch recht teuer. Ja, stimmt schon. Ich gebe mindestens 25 Euro für mein Handy aus. Monatlich. Musst du es denn von deinem Taschengeld bezahlen? Ja, aber dafür bekomme ich jetzt etwas mehr Taschengeld. Das ist doch klasse. Glaub mir, so ein Handy ist echt klasse. Wenn mich meine Eltern in Ruhe lassen, dann ja. Sag mal, wo sind denn die anderen? Bald ist es 8 und die sind immer noch nicht da. Wie viele wollen denn noch kommen? 5. Die kommen schon, keine Angst. Oder wir feiern beide alleine. Gute Idee, auch nicht schlecht. Nee, doch nicht.